Auf der Anrichte stand eine stumme Uhr. Eine Messinglampe hing von der Decke herunter. Der Mittagstisch war mit dem feinsten Leinenzeug und Silber gedeckt. Und alle diese neuen Kostbarkeiten standen in der alten, mir so wohlbekannten Küche, mit der hochlehnigen Bank und den Hockern und dem alten Wandbett für Rory, mit den Pfeifen auf dem Kaminsims und den dreieckigen Spucknäpfen, die statt mit Sand mit Muscheln gefüllt waren, mit den nackten Steinwänden und dem kahlen Holzboden und den drei aus Flicken zusammengesetzten Teppichen, die früher ihren einzigen Schmuck bildeten. Arme Leute-Flickereien, die es in der Stadt nicht gab, aus selbstgewebtem Zeug, schwarzem Sonntagstuch und Öltuchresten, die auf der Ruderbank abgewetzt waren. Der Raum hatte, ebenso wie das Haus, dank seiner Sauberkeit und Wohnlichkeit weit und breit als eine Art Wunder gegolten, und ihn jetzt durch diese unpassenden Ergänzungen entstellt zu finden, erfüllte mich mit Entrüstung, ja mit Zorn. Angesichts der Aufgabe, die ich mir an Aris gestellt hatte, war dieses Gefühl freilich grundlos und ungerecht. Trotzdem loderte es im Augenblicke in meinem Herzen auf. »Mary, Mädchen«, sagte ich, »dies ist der Ort, den ich gelernt hatte, als mein Heim zu betrachten, und doch kenne ich ihn nicht.« »Es ist mein Heim von Haus aus, nicht von Gewohnheit«, antwortete sie. »Der Ort, wo ich geboren bin und wo ich wohl auch sterben werde. Und ich mag weder diese Veränderungen noch die Art, in der sie gekommen sind, noch was sie mit sich brachten. Mir wäre lieber, sie ruhten, so Gott will, auf dem Meeresboden, und die tollen Männer tanzten über sie hinweg.« Mary war stets ernst. Das war vielleicht der einzige Zug, den sie mit ihrem Vater gemeinsam hatte. Der Ton jedoch, mit dem sie diese Worte sprach, war noch ernster als gewöhnlich. »Ja«, sagte ich. »Ich fürchtete, sie wären durch ein Schiffsunglück, will sagen, durch den Tod zu euch gekommen. Dennoch übernahm ich, als mein Vater starb, sein Gut ohne Reue.« »Dein Vater starb einen reinen, geraden Tod, sagen die Leute«, war Marys Antwort. »Wohl wahr«, entgegnete ich, »und ein Wrack ist wie ein Gottesgericht. Wie war sein Name?« »Sie nannten es die Christ Anna«, sagte eine Stimme hinter mir, und als ich mich umdrehte, sah ich meinen Onkel auf der Schwelle stehen. Er war ein sauertöpfischer, galliger kleiner Mann, mit einem langen Gesicht und sehr dunklen Augen, 56 Jahre alt und mit einem Äußeren, das halb an den Schäfer, halb an den Seemann erinnerte. Ich habe ihn niemals lachen hören. Er pflegte ausführlich in der Bibel zu lesen